Ba-ba-bam, Volume 1. Gedanken. Jetzt sagt ihr es mit dem Durchgepeitschte. Es ist aber die Wahrheit, es sind Sachen aus dem